Über zum Kreuz! Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Heute reden wir über das Phänomen Pokémon und Videospiele von Pokémon. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir mein eigenes Glumanda eingeladen. Nein, Quatsch, ich habe mir den Markus eingeladen, natürlich. Hey, Markus. Hi, ich gestehe, er hat mich wirklich in den Pokéball gequetscht und gedroht, wieder zurückzuschicken, wenn ich heute nicht über Pokémon rede. Hey, wir haben, ich glaube, jeder hat mal ein Pokémon-Game gespielt, oder? Oder natürlich. Gesehen. So. Ich muss nur sagen, ich habe so Angst vor diesem Podcast, weil der gefühlt kein Ende finden wird. Ja, Es gibt so viele Pokémon. Wie bist du eigentlich damals zu Pokémon gekommen, wenn ich dich fragen darf? Wie war das bei dir? Wie ich dazugekommen bin, mein Bruder hatte einen ganz klassischen Gameboy und da gab es so eine Kassette, die rot war. Und ich dachte mir, voll geil, spiele ich mal. Und außerdem kam ja nebenbei auf damals noch den altbekannten Jugendsendern Pokémon im Fernsehen, grabnagelneu raus. Ja, die haben damals. Und ich durfte ein Spiel zu dieser Serie spielen. Ja, damals das Spiel, die Serie übrigens fast gleichzeitig rausgebracht. Ja. Der Anime von früher. Deswegen war ich so ein bisschen gehypt, weil ich das ja tatsächlich spielen durfte und das kam im Fernsehen. Richtig, ja. Bei mir war das so, ich hatte einen Gameboy. Diesen fetten Gameboy, falls du mich daran erinnerst, der 4 Batterien brauchte. Ich liebe dieses Ding bis heute, was ein großartiges Teil ist. Und es war damals furchtbar, auf diesem Ding zu spielen. Wenn du das überlegst, wenn du das da heute nochmal anmachst, keine Hintergrundbeleuchtung, furchtbare Farben, grauenhaftes Bild, ekelhafter Sound. Aber damals, naja. Heutzutage, ich weiß nicht, ob ich da noch was erkennen würde. Ich bin alt, meine Augen werden schlecht. Ohne Witz, ich hab da reingeschaut. Sofort. How the fuck did I play this shit? Gott, da. Übel. Katastrophe. Aber irgendwo hat man es noch rumliegen. Ja, irgendwo hatte ich es noch rumliegen. Bei mir ist irgendwann der Bildschirm abgefallen, weil war halt irgendwann der Kleber kaputt. Oder Kleber halt alt und ist halt einfach abgefallen. Bei mir war auch immer die Klappe hinten kaputt und das Ding war eigentlich ramponiert ohne Ende. Es sieht aus, als hätte man den Fußball gespielt. Aber er funktionierte noch. Das weiß ich. Pokémon. Boah, Pokémon im Allgemeinen. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau ich dazu gekommen bin. Ich glaube, ich habe irgendwann mal Fernsehen geguckt. Ne? Das Übliche halt. Kind ist langweilig, Kind guckt Fernsehen, bunte Farben, passt, hier bleibe ich. Da bin ich irgendwie auf Pokémon gekommen und dann habe ich nur von dem Game gehört und ich hatte halt nur davon gehört und das war halt so, ich habe ja damals auf einem Dorf gewohnt, wo halt jeder jeden kannte und da bin ich immer zu Freunden gegangen, wir haben halt Pokémon geguckt und dann habe ich gesagt, hey, ich habe in der Zeitschrift Bravo Screen Fun, die ich damals gekauft habe, oder dieser Pokémon-Zeitschrift, die habe ich erfahren, es kommt bald ein Videospiel dazu raus. Wie soll das funktionieren? Na, man hat da so Bälle, da fängt man die Pokémon und kämpft man gegeneinander, genau wie in der Serie. Und meine Freundin und ich so, boah, cool, wir müssen das unbedingt haben. Jeder hatte dann dieses Spiel, bis auf ich. Weil mein Vater hasste Pokémon wie die Pest. Er war ein absoluter Pokémon-Hasser. Er hat es nicht verstanden, was diesen Hype da ausgelöst hat oder was es genau ist. Ich weiß nur, er hat es abgrundtief gehasst. Deswegen wurde es mir damals kein Pokémon-Spiel geschenkt und ich konnte Pokémon ewig lang nicht spielen, bis ich irgendwann einen entfernten Cousin besucht habe, der gerade zu dem Zeitpunkt die gelbe Edition geschenkt bekommen hat, weil er war ein spoiltes Stück Scheiße. Der alles gekriegt hat, was er wollte. Und dann habe ich gefragt, darf ich mir die blaue Edition ausleihen? Und er hat gesagt, ja, klar, kein Stress. Wohlgemerkt, den habe ich vielleicht aller Jubeljahre mal besucht, den Kerl. Und somit besaß ich dann für eine sehr lange Zeit die blaue Edition und das war dann. Aber auch er hatte die bessere Edition. Ja, die blaue war immer. Ich weiß ja nicht. So großer Unterschied ist da eigentlich nicht. Nur das. Oh, doch. Ehrlich? Ich meine, mein zweites eigenes Spiel, das ich vom Pokémon besessen habe, war die gelbe Edition. Die beste Edition, meinst du? Ja, weil da hat sich so viel geändert, einfach nur, weil dieses Pixel-Pikachu hinter dir hergesprungen ist. Ja, das mal. Ja, gut, zwischen Rot und Blau gab es keine besonders großen Unterschiede, außer welchen Pokémon. Außer die Pokémon. Außer die Pokémon. Du brauchtest dann immer einen Kumpel, der die andere Edition hat und ein Link-Kabel. Oh Gott, ja, dieses bescheuerte Link-Kabel. Oh. Aber damals hat man uns schon dazu erzogen, hey, gemeinsam Computerspiele spielen. Genau. Es war noch der Vorreiter, bevor man sich hingesetzt hat und abends stundenlang über das Internet. Damals ominöses Internet. Ja, damals gab es schon Internet, aber da war das doch so weltfremd. Damals war das noch so, da hat zumindest die Generation meines Vaters immer geglaubt, ja, Internet, ob sich das durchsetzt. Das kann doch kein Mensch bezahlen. Ja, genau. Wenn da alles vernetzt sein soll. Das haben sie damals auch zur Diskette gesagt. Was? 2 MB? Das kriegen wir ja nie voll. Dann kam die CD. Was? 700 MB? Das kriegen wir ja nie voll. Dann kam die DVD. Was? 1,5 GB? Wie immer das Ding hatte. Ich weiß es nicht mehr. Oder 7 GB? Keine Ahnung. Was? Kriegen wir ja nie voll. Wie sich die Technik überholt hat. Heutzutage ist 20 GB. Was? Die reichen mir nicht mal ein halbes Jahr. Ja, richtig. Was? 20 GB? So groß ist nicht mal der Patch, der jetzt gleich kommt. Ist ja tatsächlich so. Es ist der Wahnsinn, wie schnell sich das entwickelt hat. Vor allem, das ist sehr interessant. Bei Pokémon war das so, ich habe Pokémon Blau damals rauf und runter gespielt. Wie ein Bescheuerter. Ehrlich, echt? Ich habe dieses Spiel rauf und ich habe nichts anderes mehr gemacht, außer meinem Zimmer zu sitzen oder draußen zu sitzen, weil ich da meine Ruhe von meinem Vater hatte. Zu Pokémon gespielt den ganzen Tag. Zu den Anfängen Rot und Blau, muss ich ehrlich sagen, die Rote habe ich angefangen, quasi meinem Bruder so ein bisschen gemopst. Ja. Und dann ganz schnell wieder weggelegt. Warum? Ja, weil ich in Pokémon Rot einfach mit einem Glumanda angefangen habe, wie, glaube ich, 99% aller Pokémon-Fans. In jedem gefühlt. Pokémon hat jeder mit einem Feuerstarter angefangen, weil das der beste Startpunkt ist. Aber nirgends ist es so beknackt wie in Pokémon Rot und Blau. Erst der Steintrainer und dann der Wassertrainer. Ja, und trotzdem. Du hast ein Feuer-Pokémon. Trotzdem bin ich mit dem Feuer-Pokémon angefangen, weil Glumanda einfach das coole Pokémon war. Welches ich nur ein einziges Mal genommen habe, war Bisasam. Ich habe mit Bisasam nur ein einziges Mal dieses Spiel durchgespielt. Ansonsten ich immer Glumanda oder Shiggy. Immer. Ich weiß nicht, warum Bisasam so unbeliebt ist. Es sieht so knuffig aus. Aber es sieht knuffig aus. Er ist ein hässliches Pflanzen-Pokémon. Fertig. Niemand braucht Pflanzen-Pokémon. Braucht kein Schwein. Ich habe das zu Tode gespielt. Ich habe das gespielt mit Taschenlampe unterm Bett. Ich habe das gespielt wie ein Bekloppter. Zum Leiden meines Vaters, weil er es gehasst hat wie die Pest. Und er konnte es mir nicht mal wegnehmen oder kaputt machen, weil es nicht mal meins war. Ich glaube, mein Bruder war damals echt froh, dass ich es nicht mochte. Ich habe mich lieber mit anderen Spielen beschäftigt. Na gut, dann kam das erste Spiel, das ich selbst besitzen durfte. Das war? Das war tatsächlich ein Ableger, der nach der gelben Edition rauskam. Oh. Aber im selben Jahr, also ein Jahr später, kam ja die gelbe Edition raus und damit auch ich glaube, 2-3 Monate später kam Pokémon Trading Card Game. Das beste Pokémon-Spiel, yes! Und das habe ich so nach oben und nach unten gespielt, dass ich Pokémon wieder eine Chance gegeben habe. Das war und dann so hat mich gut. Gelb geflasht. Das war so, ja. Ich habe damals, nachdem ich dann die blaue und die blaue Edition gespielt habe, wie ein Bekloppter, musste ich es dann doch irgendwann wieder abgeben und war dann sehr traurig, weil ich ja dann das Pokémon, was ich rauf und runter gespielt hatte, musste ich dann abgeben, was ich auswendig kann. Und ich bin dann irgendwann, ich weiß nicht mehr wie, bin ich zur gelben Edition gekommen. Und die gelbe Edition war für mich die coolste Edition, weil die hat Pokémon Rot und Blau zusammengefasst. Und hat noch ein bisschen was erweitert und hat dir am Anfang das Pikachu in die Hand gedrückt, mein Lieblings-Pokémon damals. Und hat dir gesagt, hey, hier ist das Pikachu, das läuft hinter dir her. Und wenn du am Anfang es 10-mal Heiltrank gibst, auch wenn es nicht geheilt werden muss, bleibst du immer glücklich, du brauchst die Liebe darum drüber. So habe ich das immer gemacht. Ich habe es einfach nie sterben lassen und nie eingesetzt. Ja, am Anfang, am Anfang als allererstes der Steinboss. Du hast ein Pokémon, was Elektro hat, Herr Fun. Ich habe immer so lange trainiert, bis mein unterlegenes Pokémon die pulverisiert hat. Dann hat aber das Spiel keinen Spaß mehr gemacht. Was ich damals gemacht habe, ich habe das Viech getauscht. Das konntest du. Wir haben es ausprobiert. Ich hab das Viech aus der Game Edition einfach rübergetauscht zu jemand anderem, ne? Der hat das mit Sonderbonbons. Kennst du den Sonderbonbon-Trick noch? Oh ja. Ich weiß noch, wie er funktioniert. Wenn du ihn falsch anwendest, deinen gesamten Spielstand zerstörst. Er hat das Pikachu vollgestopft mit Sonderbonbons, hat es mit zurückgetauscht und das hat mein Spielstand gelöscht. Das war super. Wie war das? Du musstest den Gegenstand, den du verdoppeln würdest, an siebter Stelle, du musstest an eine bestimmte Stelle gehen, dir von dem alten Mann zeigen lassen, wie man Pokémon fängt, dann musstest du an eine Insel fliegen, ich weiß den Namen von der Insel nicht mehr, und du musstest an eine Stelle rauf und runter schwimmen, bis Missing No kommt, und also so ein Pixel-Pokémon, was eigentlich ein Fehler ist, und dann musst du raus aus dem Ding, und schon hast du von dem Item an siebter Stelle 99 Stück. Genau. So ging das noch. Aber tu dir einen Gefallen und fang das Ding niemals. Ich hab's gefangen und ich hab's sogar entwickelt. Ich war neugierig und hab damals dieses Missing No gefangen. Hab's im Kampf eingesetzt. Wenn du es im Kampf einsetzt, zerstört es dir den halben Bildschirm. Und wenn du es entwickelst, du kannst dem Viech einen Mondstein geben und es entwickelt sich zu Pipi. Das hat mich selber überrascht. Das Schöne ist an den ganzen Sachen, an den ganzen Pokémon, die wir jetzt erwähnen, kennt jeder. Richtig, es gibt keine Spoiler in Pokémon. Es gibt keine Spoiler in Pokémon. Pokémon Rot und Blau und auch Gelb sind einfach nur, du bist ein kleiner Junge in irgendeiner Stadt willst raus in die weite Welt gehen und dann sagt, hey, hier, ich bin Professor Eich, komm in mein Labor, folge dem creepy alten Mann in seinem Laborkittel, in sein Labor. Und dann kriegst du ein kleines Tier, mit dem du andere Leute bekämpfen kannst. Let's go. Und hab viel Spaß. Go. Der einzige Grund, warum der dich da rausschickt, weil er unbedingt an deine Mom will. Da wette ich drauf, weil du hast nämlich kein Fach. Und das Einzige, was es zu allen anderen Teilen unterscheidet, ist eigentlich nur die Region und wie der Professor heißt. Richtig, ja. Und ansonsten ist diese Beschreibung 1:1 übersetzbar auf alle anderen offiziellen Pokémon-Editionen. Eigentlich schon, ja. Nur, dass der Professor ab und zu wechselt. Und dass du wechseln kannst auf männlich oder weiblich. Das kostet am Anfang nicht... Ja, das kam aber dann. Ich glaube, wann kam das? Ich weiß es nicht. Das war viel, viel später. Kam das nicht erst mit Schwarz und Weiß? Ich glaube, ab da, ja. Nee, kam es nicht sogar vorher schon mit Diamond und Pearl? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, in den ersten drei Editions, also Rot, Blau und Gelb, konntest du nur einen männlichen Charakter nehmen, konntest ihn mit deinem Bild. Der Originalname von dem Charakter heißt übrigens tatsächlich Red. Der Originalname heißt tatsächlich Red. Also der Charakter, der gibt sogar ein Anime drüber, was ich sehr witzig finde. Was mich sehr verwundert hat. Der heißt da auch in dem Anime, heißt er Red. So heißt der Originalcharakter, mit dem spielst du halt. Und du triffst halt deinen bösen, den Neffen des Professors namens Gary. Das ist halt dein Rival und der taucht ab und zu mal auf und bekämpft dich. Und das ist halt, ja, und dein Weg ist halt bis zur Pokémon-Liga, bis zur obersten Liga, zu den obersten Typen. Besiegen, Pokal einstreichen und Spiel neu starten und von vorne anfangen. Oder wenn du lange genug brauchst, einfach dir die nächsten Editionen kaufen. Richtig, ja, wenn man bis dahin Geld hatte. Aber wir waren damals Kinder, hatten keine Kohle. Mein Vater hat Pokémon. Jedes Jahr eins raus. Mein Vater hat Pokémon gehasst wie Pest. Das heißt, ich habe eine Zeit lang sehr viele andere nicht gesehen. Eine Edition, die ich mir damals selber gekauft habe, ist die silberne. Und die ist bis heute in mein Herz geschlossen. Ist auch bis heute meine Lieblingsedition. Mir geht's so mit Gold. Gold ist immer noch tatsächlich mein Lieblings-Pokémon-Spiel. Ja, mein Lieblings-Pokémon-Spiel ist die silberne Edition. Siehst du, wie geil wir uns ergänzen? Hervorragend. Ja. Aber es hatte halt auch tatsächlich im Vergleich zu den vorherigen Gelb, Rot, Blau was Neues auch so ein bisschen mit drin. Da waren Haufen neue Sachen mit drin. Gut, du hattest auch am Anfang immer noch Team Rocket, die du da auch bekämpft hast. Ja. Und die dann auch wieder bekämpft hast, musstest du auch wieder aufhalten und dann als kleines Kind mit Pokémon, warum nicht? Die Grafik, es hatte bessere Game Boy Color Grafik, soweit ich weiß. Es hatte eine Uhr für Echtzeit, für Tag- und Nachtwechsel. Genau. Deine Mom konntest du Geld da lassen, die dann Stuff für dich gekauft hat, was ich nie vergessen werde, weil die hatte dann, hey, Schatz, ich hab dir ein Geschenk gekauft. Wenn du nach Hause kommst, kannst du es dir angucken. Ich komme da rein, ein riesengroßes Plüschrelaxo. Fuck yeah. In der silbernen. In der goldenen war es ein Voltoball, glaube ich. In der silbernen war es auf jeden Fall ein Plüschspiel-Relaxo, was er dir gekauft hat. Das sah voll geil aus. Da gab es ein Telefon, wo du andere Leute haben die Telefonnummer gegeben und haben dich angerufen unterwegs. Und so, hallo, ich bin der Käfertyp. Nächstes Mal werde ich dich besiegen. Klick, düse. Okay. Und ab dem Zeitpunkt gilt es, zurückzufahren, ihm nochmal ordentlich auf die Fresse geben und dann wieder weitermachen. Hat Geld gegeben. Und das ist eins der, fand ich, coolsten und nutzlosesten Features war, Mama, spar Geld für mich weg. Ja, das war das, was ich dir gesagt hatte, ja. Das war super. Die hatten einen Haufen Stein. Was ich die hatten einen Haufen Scheiß so geil fand, gekauft. Ist, das war voll cool. Pokebälle selbst schmieden lassen. Stimmt, ja, das konntest Aprikokos. Du auch. Aprikokos. Ja, das konntest du machen und du konntest, gab's da nicht auch schon kleine Pokémon, wie Togepi? Ich glaube ja, ab dem Zeitpunkt gab's, ja, stimmt, ja, ab dem Togepi kam zumindest auch in der Serie, glaube ich, um den Dreh rum. Das Spiel führte zwei neue Pokémon-Typen ein, die Unterschiede zwischen männlich und weiblich mittlerweile waren. Und du konntest Pokémon züchten, richtig. Die konnten dann Items tragen, das Spiel, haben sie so viele Sachen eingebaut. Es gab verschiedene Pokémon, konntest du nur zu bestimmten Tageszeiten fangen. Oh, ich habe das rauf und runter gespielt damals. Ich weiß noch, wir hatten damals einen Italienurlaub. In diesem Italienurlaub habe ich es durchgespielt und auf der Hinfahrt habe ich es durchgespielt und auf der Rückfahrt habe ich es doch mal durchgespielt. Oh, das war super. Das war echt geil. Ich muss sagen, ich hatte damals das Glück, ich hatte Gold durchgespielt und danach habe ich tatsächlich Kristall bekommen. Oh, Kristall habe ich nie gespielt. Ist das gleiche wie Gold und Silber, nur dass du ein anderes legendäres Pokémon hast. Stimmt, ja, ab das da kommt... jeder von mir wollte. Ja, stimmt, ja, da gab es auch... Ja, die legendären Pokémon, da war ja in... Das hat mal angefangen mit Gold und Silber, mit den legendären Pokémon. Ja. In den alten Editionen gab es damals noch Mewtwo und das legendäre Mew, was es anscheinend auch gibt, aber ich nie gesehen habe. Aber es gibt es ja, das ist das ist das Lustige, das ist... Soweit ich das mitgekriegt habe... früher immer so eine Legende gewesen, wie man an Mew kommt. Oh, was für Scheiße du da machen musstest. Und was du da angeblich alles tun musstest, damit das Mewtwo zu einem Mew wird. Nein, was ich noch weiß ist... Und es hat nicht funktioniert. Du musst warten, bis das Schiff wegfährt. Da gab es da so ein Kreuzfahrtschiff. Ja. Dann musst du mit Surfer, musst du da rausschwimmen und dann gibt es so Container, die musst du beiseite schieben und dann findest du Mew. Und das wusste jeder, aber das hat nicht funktioniert, natürlich nicht. Und eigentlich sind die alle zustande gekommen von Leuten, die Mew über irgendeine Sonderaktion mal gekriegt hatten. Ich weiß nicht, ob das so überhaupt war. Also ich hab YouTube-Videos gesehen, dass es Mew gibt in dem Game. Es gibt tatsächlich, haben dann irgendwelche, jetzt mit YouTube und so, findet man das natürlich immer raus. Ja. Aber es geht nur, wirklich nur in der allerersten Edition, ohne dass da irgendwas neu aufgelegt wurde oder dass du eine andere, neuere Auflage bekommen hättest. Wirklich die damals 1999 verkauft wurden. Mhm. Mit einem Fehler im Spiel, den du ausnutzen musst. Ah, stimmt. Ja, da erinnere ich mich noch dran. Das habe ich gesehen. Und da musst du in der richtigen Reihenfolge die richtigen Typen besiegen, einzelne auslassen und... Also du musst echt viel Scheiß anstellen. Ja, musst du. Dass du den Fehler tatsächlich provozierst und das Spiel austrickst, aber offiziell war nicht angedacht, Mew da reinzubringen. Haben sie übrigens dann mit den Neuauflagen, die ziemlich nach Kristall, Rubin, Saphir, da kamen um die Gegend, Rubin, Saphir kam auch ja Blattgrün und Feuerrot. Ja, stimmt, das waren die Neuauflagen. Ja, das weiß ich auch noch. Und da haben sie alle diese Glitches und Fehler behoben. Habe ich auch nie gespielt. Die Kristalle habe ich nie gespielt. Ich weiß nur noch, in Gold und Silber gab es Lugia, das beste legendäre Pokémon, by the way. Nein, Ho ist viel cooler. Nein, das ist Feuer. Lugia Forever. Was willst du mit Lugia? Da hast du ein Pikachu und das macht es platt. Ja, und Lugia Forever. Pikachu! Die Crystal Edition habe ich nie gespielt. Ich weiß nur, dass du erstmal als Mädchen spielen kannst. Inhaltlich ist die Crystal Edition praktisch identisch mit den anderen beiden Editions für den Game Boy Color. Jedoch bezieht sich die Geschichte nunmehr auf eines der drei legendären Pokémon des Games. Diesmal sind es dann drei, weil dann für Crystal haben sie, glaube ich, noch ein drittes eingebaut. Ja. Wie heißt das? Suitsune? Heißen alle irgendwie komisch. Ja, das von Eusin einem Pokémon-Sammler gejagt wird. Zudem ist die Grafik geändert worden und jedes Pokémon erhält eine kleine Kampfanimation. Stimmt ja, früher war das nur dein Pixellauf, so bupp, gegen den anderen Pixellauf, das war's. Aber das ist schön, wie das in Wikipedia alles so schön drinsteht, aber merklich hattest du dann nichts früher. Nee, null. Weil es auch noch für ein Game Boy Color war. Null, ja. Dann gab es viel später gab es dann für den. Man hat die dann Game Boy, kam Advance. Dann kam die Advance-Zeit dran. Auch der Game Boy Advance war super. Und da gab es Pokémon Rubin und Pokémon Saphir. Rubin habe ich noch gespielt. Ja, und Smaragd kannst du da auch gleich mit dazu packen, weil das auch wieder selbe Storyline, selbe Kontinent, selbe Pokémon, nur ein neues Legendäres ist. Richtig, ja. Rubin habe ich gespielt, Rubin war ganz cool. Man muss auch dazu sagen, am Anfang gab es 150 Pokémon, dann gab es 100 mehr in 100 mehr in Gold, in der Gold, Silber, Kristall. Richtig. Und dann gab es nochmal 135 mehr in Rubin. Rubin, Saphir, Smaragd. Das werden immer aber mehr. Das sind ja immer mehr geworden. Danach ging es ja immer noch mehr. Richtig. Braucht immer noch mehr Pokémon. Ah, Flamili, das habe ich immer genommen. Das war super. Das habe ich noch gespielt. Das war richtig gut, Rubin. Das hat echt Spaß gemacht. Da war die Story ganz Rubin nice. Ja. Da war die Story ganz nice gemacht. Da war es nicht nur dieses. Da war zwar auch dieses Standard-Ding drin, aber da hattest du doch dieses Team Aqua oder Team Magma, je nachdem, welche Edition du gespielt hast, die ja, Welt. Ja, das Welt fand ich irgendwie ein bisschen doof. Ich hätte gern Team Rocket einfach wieder gehabt, weil wieso nicht einfach beim selben bleiben? Ja, die haben wir alle vermisst, ja. Aber es war ganz cool gemacht, finde ich. Das haben wir auch ganz ja, aber wie gespielt. Die Organisation heißt, ist doch egal. Hauptsache, man hat eine böse Organisation und haut sie die, zu Klub. Die man als kleines Kind fertig machen kann mit seinen übermächtigen Rocket-Monstern, genau. Aber ich muss da sagen, in der Edition habe ich Smaragd gar nicht gespielt. Da habe ich nämlich so ein bisschen aufgehört, mir diese dritte Edition immer zu kaufen, weil die nichts Neues immer geboten hat. Soweit ich außer weiß, ein Pokémon extra. Ich glaube, ich habe mich von dir damals Rubin ausgeliehen. Ich glaube, da kannten wir uns schon. Das ist aber schon Ewigkeiten her. Da war das schon lange draußen. Da habe ich mir das von dir, glaube ich, mal ausgeliehen. Das ist schon fast 20 Jahre alt. Ich glaube, 2003 ist es rausgekommen. Oh Gott. Ja, und dann gab es da noch gleichzeitig die Feuerrote und Blattgrüne Edition, wie wir schon gesagt haben. Das sind Wiederveröffentlichungen der japanischen Edition von Grün und Rot. Von Blau und Rot. Richtig, nur, dass man halt diesmal, warum auch immer, Grün das unbeliebteste Starte-Pokémon aller Zeiten genommen hat. Entsprechend. Ich glaube, ich habe niemanden bisher kennengelernt, der Bisasam mag. Ja, doch, es gibt hier viele Leute, die Bisasam lieben. Ich mag es auch, nur nicht im Team. Entsprechend. Und nicht entwickeln. Entsprechend der Edition Rubin und Saphir, auf dem auch die Pokémon übertragen werden können. Auch sind einige Pokémon aus der Goldenen Edition und der Silver Edition, der Rubin Edition und der Saphir Edition zu finden. Es wurden vier neue Details hinzugefügt und das Gebiet beschränkt sich nicht nur auf Kanto, das ist nämlich das Hauptgebiet von den ganzen Pokémon gewesen, sondern beinhaltet auch die Semi-Eilande. Mit Tickets kann man Deoxys, Lugia und Hoho fangen. Und die europäische Version enthielten einen Wireless-Adapter. Was auch noch geil war übrigens, was ich gerade noch erwähnen möchte, in der Silbernen Edition, Gold Edition, ist die Safari-Zone. Erinnerst du dich noch an die Safari-Zone? Ja. Wo es hieß, hier, 10 Bälle, lauf los, fange was geht, have fun. Das war cool. Du hast nur einen Stein und ein Stück Fleisch. Ja, richtig, das war cool. Hier, 10-jähriger Junge, geh auf Jagd der wilden Monster, du kriegst einen Stein, um sie wütend zu machen. Schmeiß diesen Stein auf diesen großen Bullen, bonk! Und wenn er K.O. ist, wirft ein Pokéball hinterher. Wupp. Super. Die Logik. Fantastisch. Die man als Kind nie hinterfragt Natürlich hat. Nicht, hallo? Dachte ich so geil, Monster fangen, let's go. Nice, war super. Auch wieder, die Grafik wurde halt unglaublich verbessert in dem Spiel. Und ich finde es heute noch sehr ansprechend, weil sie so Pixelgrafik altert nicht, finde ich. So man merkt schon einen Unterschied, finde ich. Ja, das schon, aber so Pixelgrafik altert nicht, finde ich irgendwie. Ja, ich meine, man merkt aber schon, dass sie beim, zum Beispiel, das, was jetzt dann die nächsten Generationen kommen, DS, da hat man schon einen richtigen Schub gemerkt. Ja. Feuerrot war eine der letzten Edition, die ich hier gespielt habe. Oder gesagt, nicht Feuerrot, sondern Quatsch. Rubin war eine der letzten Editions, die ich hier gespielt habe. Und die danach habe ich nicht gespielt. Ich habe Diamond nicht gespielt, ich habe Platin nicht gespielt. Was? Ich habe Heart Gold und Soul Silver nicht gespielt, Schwarz und Weiß nicht gespielt, weder Teil 1 noch Teil 2. Y nur kurz, aber dazu kommen wir dann später. Also, sage mir etwas, über Diamond and Pearl. Ich habe von denen keine Ahnung. Diamond and Pearl. Hey, es gibt neue Pokémon. Ja, 107 neue Stück sehe ich gerade. Und du bist in der neuen Landschaft. Hokkaido. Und du hast natürlich wieder eine böse Gegenorganisation. Also ich muss ehrlich sagen, an dieser Stelle, ich habe zwar jedes Pokémon gespielt, aber diese Gegenorganisationen sind für mich so austauschbar. Ja, ja. Weil du rennst halt wieder durch die Welt, du sammelst deine Pokémon, du hast zwei neue legendäre Pokémon. Ich habe natürlich immer das Rote genommen, also in dem Fall Pearl. Es war eigentlich ganz angenehm, aber grafisch war es wirklich was Neues. Also das hat mich so begeistert, dass der DS so viel mehr hergegeben hat. Das sah cool aus. Ich hab's nur gesehen. Der Advance. Die beiden Editionen werden gerade geremaked. Zu dem Zeitpunkt sind sie noch nicht erschienen. Und sie sehen von der Grafik, was wir jetzt gesehen haben, absolute Scheiße aus. Wenn da selbst die DS-Version besser aussehen als die Remake-Version, die dann bald rauskommen werden für die Switch, ist echt traurig. Aber gut, okay. Was soll man machen? Das ist Nintendos Entscheidung. Man muss es so sehen. Gekauft wird's eh. Weil es ist Pokémon. Ja. Das ist das Problem. Also jetzt, wo wir drüber reden, frage ich mich tatsächlich, warum ich mir die alle immer wieder gekauft habe. Es ist Pokémon. Es wird immer wieder gekauft. Bei Platin zum Beispiel habe ich mir nicht gekauft, bis nach Diamond Pearl wieder der dritte Ableger in derselben Region war, weil es ist einfach nur ein anderes End-Pokémon. Die Story ist zu 99% gleich. Naja, zusätzlich wurden die Bilder der Pokémon im Pokédex geändert. Das ist dieses Ding, was man dabei hat, um zu schauen, was... In den nie jemand reinguckt. Wenn du reinguckst, stellst du fest, die meisten von den Viechern sind ganz schön gruselig. Also zur Zeit von Diamond und Pearl hat jeder noch ein Lösungsbuch gehabt, in das er reingeguckt hat, wegen den Pokémon, die er haben will. Ja. Und ich glaube, ab Zeitpunkt Richtung Ende DS, was dann die nächsten Spiele werden, hat jeder nur noch ins Internet geguckt. Ja. Was für Pokémon will ich haben? Was eignet sich? Welches Team muss ich zusammenstellen, um die Top 4 mit 3 Pokémon zu besiegen? Stimmt, ja. Früher hat man das auch selber rausfinden müssen. Ich habe das früher immer so schön gesagt. Ich weiß nicht, warum die Leute Pokémon hassen und verstehe, warum Pokémon hassen. So ab Diamond Pearl war das meine Meinung. Weil ich verstehe, warum sie es hassen. Sie verkaufen dir eigentlich jedes Jahr dasselbe Spiel mit neuen Monstern in einer neuen Region. Hey, wie FIFA. Aber sonst denken sie sich... Es denkt sich niemand was Neues aus. Hey, wollt ihr dieselbe Story nochmal spielen? Ihr habt 100 neue Monster zum Fangen. Und die Fans, ja, 94 Euro. Auf der anderen Seite, warum habe ich es nicht verstanden, warum es so gehasst war? Es ist eins der geilsten Kalkulationsspiele ever. Wenn die Leute und die Kinder sich damals so mit ihrer Mathematik in Geometrie auseinandergesetzt hätten, wie mit, ich brauche dieses Pokémon und es kriegt dann in seinem Stat-Netzwerk pro Level einen Stat auf diese Eigenschaft, einen auf den. Wenn ich dann aber noch die richtigen Items verfütter, dann kann ich die Stats noch ein bisschen ausbauen und die Entwicklung beeinflussen. Also da werden Berechnungen, Kalkulationen und mit Zahlen um sich geschmissen. Ja, ja, voll hart. Die haben auswendig im Kopf, was ein seltenes Pokémon für Startwerte haben muss. Weil es ja nicht nur wichtig ist, dass du irgendwie ein Pokémon fängst. Nein, die Pokémon unterscheiden sich. Auf dem Level, auf dem du sie fängst, es muss auch eine Meta haben, Grundwerten. Es muss eine Meta haben, das Spiel. Also wenn du dann wirklich das perfekte Pokémon fangen willst, dann braucht es auch noch die richtigen Werte, weil ein Pokémon hat zum Beispiel Stärke am Anfang 5 und das Gute hat dann Stärke 8. Auf demselben Level. Und dann fangen die Leute stundenlang dasselbe Pokémon, nur damit es die richtigen Werte hat. Und ich glaube, ab Diamond und Pearl ging das mit dem Züchten dann richtig los. Oh ja, ich hab's nie besessen, ich hab's nie gespielt. Ich weiß nicht, wie die sind. Für mich wäre dann das Remake komplett neu. Du wirst aber das Feeling, glaube ich, gar nicht mehr mitkriegen von Diamond und Pearl, weil ich erinnere mich damals, das war noch zu Schulzeiten. Also dann zu... 2007 rum, 2006 rum kann. Ja, wenn man schon Richtung Berufsschule dann geht, ne? Ja, da war es bei mir vorbei, so, ja, Pokémon, I don't give a shit, ist mir egal. Ist nein, da gab's Ditto Schwarzmarkt gefühlt. Ja gut, ich hatte auch kein DS, also da war es mir wenn du ein perfektes Ditto hattest, dann haben die Leute dir alles dafür angeboten. Das stimmt, ja. Ditto. Wie, du hast ein Ditto mit den perfekten Stats, ja, ich geb dir alle Legendären, die ich habe. Ja, die Hure des Pokémon-Universums. Aber damals war sie echt so, war es wirklich so hart, weil man damit seine perfekten Pokémon züchten konnte. Ja, wie gesagt, ich habe das nie mitgekriegt. Also absolut krass. Was ich nur weiß, ist, dass Heart Gold und Soul Silver sind halt erweiterte Versionen von Gold und Silber. Das habe ich nicht mitbekommen. Das konnte ich mir damals einfach nicht leisten. Die kannst du dir heute nicht mehr leisten, weil die sind heute auch die anderen Pokémon-Spiele, die älteren Pokémon-Spiele, haben so diese wunderbare Dynamik oder haben so dieses wunderbare Erlebnis erfahren von, wir machen eine bestimmte Anzahl von den Games und danach produzieren wir die nie wieder. Richtig, und wenn sie jemand kaufen will, instant ausverkauft. Wenn sie jemand kaufen will, dann musst du dafür horrende Preise zahlen. Soweit ich weiß. Also ist es mir gegangen. Soweit ich weiß. Hard Gold wollte ich unbedingt haben damals. Und in dem Spieleladen meines Vertrauens war es schon bei den Vorbestellungen ausverkauft. Und das Einzige, was ich noch gekriegt hätte, und da merkt man, dass man halt damals noch jünger war, wäre Soul Silver gewesen. Und danach habe ich gesagt: Scheiß Soul Silver will ich nicht. Ich will Hard Gold. Das wollte ich immer haben. Weil da gab es ja auch diesen Bewegungs-Tamagotchi. Oh, fuck, ja, drin. Stimmt, dieser bescheuerte Tamagotchi-Ding, das war da auch dabei. Drum haben sie es ja nur in limitierten Auflagen und drum bin ich nie an so eine Edition gekommen. Die sind heute mehrere hundert Euro wert, glaube ich. Die sind unbezahlbar. Ja, es geht. Ich habe in dem Spielladen meines Vertrauens habe ich Soul Silver einmal gesehen für 60 Euro. Ich dachte mir, nee, das wird mir zu viel für ein altes Pokémon. Dann kaufe ich mir für 60 Euro lieber ein neues Pokémon. Richtig. Danach gab es noch Schwarz und Weiß, da habe ich gehört, dass die sehr gut sein sollen, aber die habe ich nie gespielt. So wie Teil 1 auch Teil 2 sind. Ich muss ehrlich sagen, Schwarz-Weiß, ich habe sie geliebt. Einfach weil das ausnahmsweise wirklich mal ein bisschen anders war. Als nur, ich bin ein 10-jähriger Junge, ich werde auf eine Reise von einem alten Knacker geschickt, der meine Mom haben will. Und ja, irgendwann besiege ich die Top 4, bin der geilste Pokémon-Trainer aller Zeiten, komme zurück und das war's. Das ist wenigstens noch so ein bisschen Twist und da haben sie die Legendären auch ein bisschen mit Geschichte versehen. Es war großartig. Und ich habe es immer wieder gern neu angefangen. Ja, zum Leidwesen des Nachfolgers, muss ich ehrlich sagen. Ich habe Schwarz und Weiß habe ich nie gespielt. Wenn ich sie jetzt spielen wollte, könnte ich sie gebraucht kriegen für 60 Euro, sehe ich gerade. Ich muss ehrlich sagen, Schwarz und Weiß, ich bereue es, dass ich damals meine schwarze Edition verkauft habe, als ich mir Weiß 2 gekauft habe. Kein Problem, Schwarz 2 kostet auch nur 71 Euro, for fuck's sake, Alter. Oh Mann, okay. Also Schwarz und Weiß 2, die sind echt schlecht. Echt? Ja, ich weiß es nicht. Die haben das zweiten Teil-Problem, sag ich immer. Man kennt's ja aus Filmen. Man hat so einen richtig guten, geilen ersten Teil. Ja, und dann kommt der zweite und macht nichts besser. Okay. Ja, und das war tatsächlich der Nachteil. Es war auch das erste Mal, dass sie direkt in den zweiten Teil angekündigt und gemacht haben. Und seither haben sie es nie wieder gemacht. Dass sogar die Story fortgesetzt hat, witzigerweise. Das wusste ich gar nicht. Ja. Wie gesagt, ich habe Schwarz-Weiß habe ich nie gespielt. Ich kann nichts darüber sagen. Ich weiß nur, Schwarz-Weiß soll ganz gut sein. Das ist das Einzige. Es war großartig. Also ich kann es, wenn ihr günstig drankommt, holt es euch und spielt's. Das ist wirklich ein großartiges Spiel. Ich weiß nicht, aus Nostalgiefaktor. Sind die im 3DS-Shop? Vor einiger Zeit wurden ein Haufen 3DS-Spiele. Aber Schwarz und Weiß war nicht dabei. Oder auch, also Pokémon-Spiele in den Shop vom 3DS gehauen. Unter anderem kann man auch kaufen: die rote Edition, die blaue Edition, die gelbe Edition, die silberne, die goldene. Ich glaube, das war's. Die schwarze ist nicht dabei. Das weiß ich nicht. Davon hätten sie ein Remake machen müssen, von Schwarz und Weiß. Das zerpflücken die Leute einem wieder aus der Hand. Ja. Gerade die es damals gespielt haben. Gerade die es auch mal spielen wollen, vor allem. Also wäre ich ja zum Beispiel. Ich hätte es auch gerne mal gespielt, aber kannst du nicht bezahlen. Weißt du, wie ich mir in den Allerwertesten beiße, dass ich die damals verkauft habe? So, ach ja, ich brauche das Geld, ich will mir die neuen Teile kaufen. Ich habe es ja eh schon zigmal durch. Brauche ich nie wieder das Spiel. Richtig, so dumm. Verkaufen gegen anderes eintauschen. So dumm sind wir. Kauf ich mir das andere dafür. So, und ich habe es damals verkauft für 40 Euro und dachte mir, hey geil, ich bin echt gut weggekommen. Ja, so dumm sind wir damals gewesen. Katastrophe. Für 50 Euro gekauft, für 40 verkauft, ja. Nein, das macht man beim Pokémon nicht. Richtig. Dann kamen wir dann in die, also die sahen auch schon immer noch sehr hübsch aus, finde ich, auch von dem Pixel-Look her. Und dann kommen wir zu einer der neuesten Generationen, also einer der neuen Generationen, 3DS. Der 3DS, bzw. 2DS. Und da hatten wir Pokémon X und Y. Du hast mir damals Pokémon Y verkauft, das weiß ich noch. Und ja, weil ich es loswerden wollte, weil ich ein anderes Pokémon kaufen wollte. Ich habe dann auch gemerkt, warum, weil als dann einer der komischen Figuren, die mit dir rumlaufen, viele nennen auch X und Y Handholding the Game, als einer dieser fetten Figuren angefangen hat, deinen Namen zu tanzen, war es bei mir vorbei. Also ich muss sagen, ich habe es beim ersten Durchspielen ertragen und fand es da eigentlich noch gar nicht so schlecht. Darum habe ich es ruhigen Gewissens dir verkauft. Es war nur so für mich so ein Spiel, ich muss es kein zweites Mal mehr spielen. Ja, das stimmt. Hat aber ganz lustigen Charakter. Ich habe es dir verkauft und habe damals, glaube ich, als dann Alpha Saphir und Omega Rubin rauskam, damit ich mir den neuen kaufen kann. Weil so habe ich mir immer meine nächsten Pokémon-Editionen finanziert. Ich habe die alten dann immer verhökert und so bin ich immer leider alles losgeworden. Und habe mir dann aus irgendeiner Schattenumnachtung, dumm wie ich war, Pokémon X gekauft. Aber furchtbar. Als ich dann mal Geld verdient habe, habe ich Pokémon X mir wieder gekauft und dachte mir, ja, Pokémon Y, irgendwie schon kacke, dass das weg ist, aber jetzt spielst du mal X. Das ist bescheuert. Es war, es hatte bis auf neue Pokémon nichts wirklich Gutes. Da war sogar Pokémon Schweiß 2 noch wesentlich besser. Schweiß 2, sehr gut. Ich sehe gerade hier, ich habe mir meine 3DS angeschalten. Man kann kaufen im Store Sonne und Mond. Das sind ja schon neuere. Ja, richtig. Omega Rubin und Alpha Saphir, also die erweiterte Version von Rubin und Saphir. Kristall, Gelb, Silber, Rot, Gold. Also Omega Rubin, habe ich ja schon gesagt. Blau, Alpha Saphir, Ultrasonne und Ultramond, X und Y. Das Kartenspiel. Mystery Dungeon, da kommen wir auch noch zu. In verschiedenen Sprachen sogar die Pokémons, warum auch immer. In Deutsch und in Englisch. Und Französisch war auch mal früher noch dabei. Ich glaube, Französisch war auch früher noch dabei, richtig. Silber, Mond, Sonne. Ich habe es ja immer regelmäßig verfolgt, weil ich die Hoffnung hatte, dass in den 3DS-Store Heart Gold und Soul Silver kommen. Nee, das hätte mich auch gefreut, aber das haben sie nicht gemacht. Komischerweise. Warum auch immer. Also es gibt drei Seiten und ich glaube, das sind die einzigen. Ansonsten sind das nur so. Ja. Und immer in anderen Sprachen. Das war's. Mehr gibt's ja nicht. Gut. Das heißt, wenn man 3DS hat und man möchte in das Feeling kommen, das wir damals auf dem alten Gameboy haben und totale Pixel laufen sehen, kann man sich für ungefähr 8 bis 10 Euro die alten Editions nochmal kaufen. Also Rot, Blau, Kristall, Gelb und sich denken, was schwärmen die Leute von solchen Pixeln? Richtig. Und warum haben die so einen Schrott damals gespielt? Was ist das für ein Scheiß? ich fand Y scheiße. Ich fand den echt nicht gut. Der hat mich furchtbar gelangweilt. Deswegen habe ich ihn dann auch nach nicht mal einem Tag verkauft. Und habe von Omega, Rubin und Alpha Saphir weiß ich gar nichts. Da kann ich nichts zu sagen, aber ich schätze mal, die sind genau halt wie Rubin und Saphir. Dasselbe Edition wie Rubin und Saphir. Sie haben halt erweitert. Ein bisschen was ergänzt. Ein paar andere Pokémon natürlich mit reingenommen, weil natürlich, du willst ja die neuen Käufer nicht abschrecken, weil auf einmal irgendwie was fehlt. Aber es spielt sich eigentlich genau storytechnisch wie der alte. Du bist halt wieder gegen Team Magma und Team Aqua unterwegs. Fängst dann am Ende, um das legendäre Pokémon aufzuhalten, das legendäre Pokémon fertig. Stimmt, ja. Und dann die Top... Also Story-Ende ist natürlich die Top 4 besiegen. Stimmt, ja, wie immer. dann gab es Sonne und Mond. Das Einzige, was ich von Sonne und Mond mitgekriegt habe, ist, wie es ein Kumpel gespielt hat, während wir beide im TS waren. Oh. Und er hat sich so drüber aufgeregt über dieses Spiel, weil es so schlecht war. Ich hab's so zerfetzt damals. Ich hab's echt zerfetzt. Er hat sich so drüber aufgeregt. Ich hab's durchgespielt. Also ich hab's durchgespielt. Ja. Und dann in der Luft zerrissen. Weil sie wollten was Neues probieren und das haben sie riesig angekündigt. Ja, wir gehen einen neuen Weg mit Pokémon, wir verzichten auf Arena. Wir machen was Cooleres, viel interaktiver, viel mehr auf die Welt bezogen. Man fühlt sich als Spieler viel mehr mit der Welt verbunden. Es hat sich aber dann irgendwie entfremdet angefühlt. Ich bin mir nicht vorgekommen wie in einem Pokémon. Wir machen erstmal fahren wir nach Hawaii. Ja, wir machen Urlaub und weil wir keinen Stress haben wollen, machen wir keine Pokémon-Kämpfe in der Arena. Nein, wir verdreschen wilde Pokémon, die ihre Insel beschützen wollen, in einer Insel-Quest. und kriegen dann vom Inseloberhaupt einen Orden dafür. Dass wir die Ureinwohner verdreschen. Ach du je. Und es hat sich so unrund angefühlt. Und ich hatte die Hoffnung, danach, als ein Jahr später Ultrasonne, Ultramond rausgekommen ist, dass sie es besser machen. Da wurde die Story leicht überarbeitet, steht hier. Richtig, die Story wurde überarbeitet, aber nicht wirklich besser gemacht. Da ging es mir wie dir mit Y. Ich habe es eine Stunde gespielt und wieder verkauft. Ja, war echt... Weil ich mir echt dachte, nee, das ist für mich kein Pokémon. Das ist wie, schick mal einen Arena-Leiter in Urlaub. Hey, Arena-Leiter in Urlaub, ich finde deine Mom echt sexy. Hier hast du ein Starter-Pokémon. Geh einmal um Hawaii alle Inseln rum. Ja, genau. Ist deine Mom noch Single? Ja, hier hast du ein Pokémon, geh los, sammeln alle, los, geh, hau ab. Und schick mir regelmäßig über deinen Dex das ein Update. Komm bloß nicht vorbei. Damit ich weiß, wo du bist, komm bloß nicht vorbei. Sehr gut. Ja, also über die zwei Teile, ich könnte nur mich aufregen und ragen, weil das echt, sie haben versucht, was neu zu machen und haben halt einfach in die falsche Richtung entwickelt. Ja, das stimmt. So absolut an dem, was Spaß macht, an Pokémon vorbei. Ja, das war auch das Letzte für den 3DS, weil dann kommen wir zu Nintendo Switch. Und da haben alle gerätselt, wir brauchen ein neues Pokémon, warum gibt es denn kein neues Pokémon? Und dann gab es ein neues Pokémon, so, oh, es kommt ein neues Pokémon, ja, wie heißt es? Let's go Pikachu! Moment, hier zu intervenieren, ja. Für mich ist es kein Pokémon, es ist ein Tamagotchi für die Switch, richtig. Dann macht's Spaß. Ja. Eigentlich ist es ein Remake der gelben Edition. Wenn man es so überlegt. Nur. Von der Storyline her ja. Nur macht mit man. Mit dem Unterschied, du entscheidest über die Edition, welches Pokémon die hinterher. Nur levelt man seine Pokémon nicht mehr, indem man gegen andere Pokémon kämpft, sondern indem man Pokémon einfängt. Mit dem fucking Joy-Con. Und das war so scheiße dämlich. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hab's gespielt, ich hab's durch. Es hat die ersten zwei Stunden mit diesem neuen Joy-Con Spaß gemacht. Dann ist es irgendwann auf den Arm gegangen und du dachtest dir, einen Tennisarm brauche ich jetzt nicht auch noch, sonst kriege ich blöde Sprüche in der Arbeit. Man muss, wenn du auf einmal so eine dämliche Schiene trägst. Man muss dazu sagen, das Ganze entsprang ja eigentlich dem 2016-Phänomen. Pokémon Go, richtig, das nur im Sommer 2016 seinen Höchstpunkt erreicht hatte. Es wird immer noch gespielt, aber im Sommer 2016 hat jeder Pokémon Go auf seinem Handy gehabt. Und es war auch tatsächlich kompatibel mit Pokémon Go. Ja, stimmt, man konnte seine Pokémon mit übertragen, so. Ja. Und du hattest hier auch wieder so ein Tamagotchi-Feeling wie bei Heart Gold und Soul Silver. Du konntest ein Pokémon in deinen Joy-Con-Pokéball packen und mitnehmen. Stimmt. Und durch das Bewegen und durch so einen Schrittzähler hat dann dein Pokémon Erfahrungspunkte bekommen. Oh, das war so dumm. Ja, wollt ihr Mew haben? Ja, bitte 50 Euro extra und einen hässlichen Controller hier, bitte. Brauchtest du nicht. Wenn du vorbestellt hast, hast du nämlich nur 10 Euro extra gezahlt. Ah, okay. In der Limited Extended Edition. Bescheuert. Und hast diesen Joy-Con mitbekommen. Und da war Mew drin. Bekloppt. Ich habe mir Let's Go Pikachu irgendwann mal in einem Steal ergattert. Ich glaube für 25 Euro. Hab's angefangen oder so. Ja, es ist okay, aber mehr ist es auch nicht. Und das mich am meisten aufgeregt hat, ist, dass ich nicht kämpfen konnte, sondern nur Pokémon fangen konnte. Das fand ich dumm. Das fand ich so dumm. Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin ja ein tatsächlich geständiger Verteidiger dieser Spiele. Zumindest für das, was sie gedacht waren. Zumindest für die Zielgruppe, die sie akzeptiert haben, diese Spiele. Wenn du sowas mit deinem Kind spielen willst, als Erwachsener, das funktioniert sehr gut. Die Grafik, weil es wirklich... Es hat eine hübsche Grafik und... Der Hauptaugenmerk, wenn du es mit Kindern spielst, ist tatsächlich nicht beim Kämpfen, sondern Pokémon knuddeln, Pokémon liebhaben, Pokémon streicheln, Pokémon Essen geben. Ja. Und das macht echt Freude, wenn du da tatsächlich mit deinen Kiddies spielst oder Nichten und Neffen. Dann macht's echt Gaudi. Du darfst es nur nicht als Pokémon sehen. Ja, das stimmt. Du darfst es nicht als eine Edition oder Remake der gelben Edition, dann bist du mega enttäuscht. Ja, das stimmt. Das darfst du nicht machen, das ist wahr, ja. Aber es war echt ein guter Tamagotchi für die Switch. Es ging. Es war okay, sagen wir es mal so. Ja, ich habe mir halt Let's Go Pikachu geholt, weil fuck you, Evoli. Ja, das Einzige, was angekotzt hat, du darfst dein Starter-Pokémon nicht entwickeln. Ja, das ist halt so, irgendwie passt. Also, du hast immer ein Pikachu. Wenn du ein Raichu willst, fang dir ein Wildes. Ja, du konntest dann auch auf den Pokémon reiten, durch die Gegend reiten, das war auch ganz nett gemacht. Aber grafisch war es ganz hübsch, finde ich. Wenn sie die Grafik genommen hätten für das Diamant und Pearl Remake. Vielleicht machen sie es ja noch. Wäre super, vielleicht, schauen wir mal. Dann hole ich es mir auch. Ja, ist vielleicht cool, aber mal gucken. Da haben die Leute aber aufgeschrieben und gesagt, das kann doch nicht das Pokémon sein, das geht überhaupt nicht. Und dann kam dann ein echtes Pokémon War ja raus. Auch nicht das offizielle Next-Gen-Pokémon. Richtig, und dann kam dann ein offizielles Next-Gen-Pokémon, und zwar Pokémon Schwert und Schild. Das Pokémon mit der wohl beschissensten und dümmsten Story, die ich jemals gesehen habe für ein Pokémon-Game. Du meinst Holy das Shit. Pokémon, das dann noch mehr in der Luft zerrissen wurde? Alter Schwede, war das scheiße. Die Story... Kannst du suchen, würde ich dir nicht raten. Das ist zumindest meine Meinung. Du wirst sie nicht finden. Ich sage nur eins, Penishaare. Mehr sage ich nicht. Das ist alles. Hey, minderjähriges Kind, geh in die Welt und fang Monster. Warum? Naja, in diesem Teil haben wir uns dafür entschieden, dir keinen Grund zu geben. Ja, wir haben geh keinen, einfach, ne, weil ja, ja. Vorher der Arenaleiter hier... In jedem anderen Pokémon hattest du einen coolen Rival. In... Silber hattest du, glaube ich, einen, der hat Pokémon geklaut und wurde dann zu deinem Rival. Das war ziemlich cool. In den anderen weiß ich nicht genau, wer dein Rival war. Hier hast du Freunde. Hier hast du Hope. Oder wie heißt der? Hope? Weißt du? Doch, Hopeness. Hope ist, glaube ich, sein Name. Ich hasse Hope. Und seinen Bruder hasse ich genauso. Das ist der wohl fürchterlichste und grauenhafte, sie zwei sind so beschissen geschrieben, so unglaublich nervtötend. Boah. Ganz ehrlich, ich hab nee, Hopp, ignoriert. Hopp, das hab ich aber Hopp schon oder immer Hopp, gemacht. Hopp, glaube ich. Egal, was soll's. Er ist ein Arschloch. Niemand braucht ihn. Nenn ihn, wie du willst. Keiner braucht ihn. Aber du kannst ihm nicht mal antworten. So. Verpiss dich, Hopp, lass mich in Ruhe. Sondern einfach nur, ja, oder, okay. Oh Mann. Wie halt immer. Dann hieß sein Bruder. Wie hieß sein dummer Bruder, der sie Unterhose über der Hose getragen hat. Aber was ich. Du, das hat mich gar nicht so gestört da drin. Das war ja irgendwie noch die, wenn jemand Storys suchen will, der Anreiz, warum du der Beste sein willst. Weil die dir so dermaßen auf den Keks gehen, das sind so nervige Charaktere, du musst einfach besser sein als die. Das war so schlimm, ehrlich. Da gab's auch wieder. Aber was ich viel, viel schlimmer fand, ist einfach, dass du durch diese Welten ziehst und. Die haben so große Welten gemacht. Und. Du siehst nichts! Doch, du siehst... Du bist gefühlt immer allein... Du bist gefühlt immer allein doch, in dieser Welt unterwegs. Doch, natürlich. Du siehst, wie die Framerate einbricht zu 2 FPS. Ja, das schon, aber ich rede hier von anderen Trainern, irgendwelche Bewegenden und irgendwas, was die Welt lebendig macht. Die siehst du nur, wenn du den Online-Modus benutzt, wenn sie dir an dir vorbeifahren. Ja, aber dann hast du das Problem, dass also so ging's mir. Ich hab's mal ausprobiert und dann bin ich geplagt worden von Abstürzen, Spielhängern. Irgendwo bricht alles zusammen, wie du sagtest, dann hast du nur so ein FPS, mit dem du spielst, gehst aus dem Online-Modus raus, dann beruhigt sich die Framerate wieder. Es hat nicht funktioniert. Es ist auch kein besonders gutes Spiel, finde ich. Es ist und das muss ich sagen, ist einfach okay. Meine persönliche Meinung. Für mich war es ein Tritt unter die Gürtellinie. Ich habe mich so gefreut. Einfach nur auch das Setting. Schwert, Schild, ja, cool. Dann ballern die so eine 0815-Story, die du auf Wikipedia besser finden könntest. Oh Gott, das ist so furchtbar. Aber ich und ja, ich habe bewusst Wikipedia gesagt. Sorry, war so schlimm. Ich war so. Ich meine, sie ist Pokémon-Game. Da kannst du nicht viel von der Story erwarten. Ne? Aber das Ding. Aber selbst das hat's unterboten. Hat's unterboten. What the fuck, ey. Und also in einem Pokémon-Game darfst du ja auch nicht viel Anspruch an unterschiedliche oder individuelle Spielewelt legen. Richtig. Aber hier war es ja schon individuell, wie leer diese Welt war. Das Einzige, was. In den Pixelwelten erinnere ich mich noch, wie überall NPCs standen und zumindest ihre Routinebahnen gelaufen sind. Ja, hier stehen sie nur in irgendwelchen Dungeons an derselben Stelle und bewegen sich nicht mal. Das fand ich dann irgendwie dumm. Und in der Open World hast du wirklich außer im Online niemanden rumstehen. Doch, ein paar Leute, die dir was verticken an bestimmten Stellen, aber das war's. Ja, damit du in diese riesen Ding auch noch an Heiltränke und so einen Schmarrn kommst, danach, die du nicht brauchst. Das Einzige, was wir da hatten, war, was ganz interessant war, war diese Dimaxinisierung. Aber das Einzige, was das gebracht hat, ist, hey, dein Pokémon ist groß. Yay. Da habe ich mir aber, muss ich ehrlich sagen, ich habe mir so viel davon versprochen und es war so schlecht. Wie man sowas gut macht, wirklich gut macht, das hat man in den alten Teilen gesehen, als man sein schwarzes Glurak gekriegt hat. Mit diesen, oh, wie hieß es? Das war nicht Dynamaxing. Es war auch irgend so ein Armband und Aufpimpen seines Pokémon. Keine Ahnung. Ja gut, es gibt ja auch Shinies, ist ja klar, aber ich glaube, das war kein Shiny, das schwarze Glurak, oder? Nee, das war kein Shiny. Ganz kurz, für Leute, die nicht wissen, was Shinies sind. Shinies sind besondere Arten von Pokémon. Zum Beispiel hast du in Pokémon Schwert und Schild, hast du so ein komisches Schaf, das hat weiße Bolle und das Shiny hat halt schwarze Bolle. Und das kriegst du, wie jemand, ein Streamer, den ich kenne, der hat über 1137 Schafe gekillt, bis er es endlich hatte. In Livestreams über mehrere Wochen. Dank der Überbrückung weiß ich jetzt auch, was es war. Das war nämlich das Einzige, warum ich X und Y durchgespielt habe. Jetzt schließt sich wieder die Brücke, warum ich sage, einmal durchspielen lohnt sich. Das war nämlich die Mega-Entwicklung, die mit X und Y kam. Ah ja. Hast du so ein Mega-Glurak-Need bekommen und dann hast du dein Glurak im Kampf einmal zu einem Mega-Glurak entwickeln können. Okay. Und das war so ein strategisches Timing, dass du wirklich einfach für eine gewisse Zeit ein stärkeres Glurak, das viel cooler aussieht. Und das Geiger-Dynamaxing, das ist einfach nur Kacke gewesen. Ja, das war zumindest meine Meinung. Dämlich. Als hättest du irgendeinen Gasschlauch deinem Pokémon in den Mund gesteckt und es so lange aufgepustet, bis die fünffache Größe hat. Ich nehme mich wieder aus dem Rage-Mode, Entschuldigung. Der Season-Mode, der Season-Pass war auch nicht so besonders. Du hast doch noch zwei extra Gebiete gekriegt, aber die Story wurde trotzdem nicht besser. Ich hab mir die nicht gekauft. Ich fand dafür, glaube ich, 30 Euro, was sie wollten, viel zu teuer. War im Angebot in dem Cash-Shop für einen 10er. Ich dachte mir, ach komm, was soll's. Ist immer noch viel zu teuer, weil das Ding ist, in die Ende des Spiels. Ich nehme mich jetzt für Schwert und Schnitt raus. Nein, zu ragen, dafür sind wir hier. Let's go. Oh. Nein, ich merke schon wieder, dass ich einfach nur mich wieder darüber aufregt, dass mir Dinge verkauft werden, die für mich in das Basisspiel gehört hätten, um es ein bisschen lebendiger zu machen. Tja. Aber es war einfach nur, ich habe es vor kurzem tatsächlich mal wieder angefangen und nach der ersten Stunde wieder ausgeschaltet und mir gedacht, wenn ich Pokémon spielen will, dann nicht das. Nee, das stimmt. Da hast du recht. Jetzt kommt dann demnächst Diamond and Pearl raus. Wie gesagt, die sehen beide ziemlich kacke aus. Aber mal gucken, vielleicht den Edit dann. Aber da können sie ja noch was ändern. Ich hoffe, sie nehmen die Grafik, die sie in Let's Go hatten. Wäre cool, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie das machen. Wir müssen nochmal komplett von vorne anfangen mit bauen. Das ist klar. Ja, und danach haben sie auch schon wieder Neues angekündigt. Ja, richtig. Pokémon Legends Arceus. Es wurde im Februar 2021 bei der Pokémon-Präsentation vorgestellt und zum 25. Jubiläum der Reihe angekündigt und soll Anfang 2022 erscheinen. Es sieht aus, es soll ein komplett Open-World-Ding sein in der Shino-Region. Es soll viele Jahre vor den Ereignissen von Pokémon Diamond and Pearl stattfinden. Das soll ja auch ein Prequel, soweit ich gehört habe, sein. Richtig. Zu dem Teil. Und, weil ich dachte erst, das ist quasi die dritte Edition zu Schwert und Schild. Nee. Und das Ding. Aber da habe ich mich getäuscht. Das Ding soll auch wieder so. Anders als der Vorgänger ist das Spiel ein Action-Rollenspiel. Der Spieler kann Pokémon mit einem Pokémon fangen, ohne zuvor einen Kampf gegen sie zu benutzen. Und die Präsentation, die sie da gezeigt haben, der Trailer, ist Early Access Konzeptzeichnung. Keine Menüs, unausgereifte Grafik, unausgereifte Animationen, aber die Leute feiern uns und sagen, das wird das beste Pokémon-Spiel, so wie wir jedem Pokémon was rauskommen. Wie bei Schwert und Schild auch. Ja, das stimmt. Wie bei Schwert und Schild auch. Oje, oje, oje. Ja, damit kommen wir dann zu den, das waren dann die Hauptdinger. Ich bin auf Arceus, ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ist für mich Konzeptzeichnung. Warten wir, bis es rauskommt. Mal gucken, was es wird. Wir werden da sehen. Da kann noch viel passieren. Richtig. Das war's mit der Hauptreihe der Pokémon-Serie. Aber es gibt noch einen Haufen Ableger für die ganzen Pokémon-Games. Wir haben, unter anderem fangen wir gleich an, was hier aufgelistet ist, mit Pokémon Pinball. Typisches Pinball-Game halt, ne? für den Game Boy Color. Ganz klassisch, Pinball. Ganz klassisches Pinball. Du bist, hast vermutlich einen Pokéball genommen, hast ihn durch diese Pinball-Dings gemacht, fertig, aus Ende, passt. Gibt's auch mehrere davon, also die werden wahrscheinlich noch öfter auf der Liste auftauchen. Gibt's die tausend bestimmt. Dann gibt es das beste Pokémon-Spiel von allen Pokémon, das war das Pokémon Training Card Game. Oh, weil viele Leute wissen es ja auch, Pokémon sind ja auch Karten, die man auch sammeln kann. Wurde ja damals auch gemacht, gibt es auch heute noch. Und ich war damals der Einzige in meiner Schule, der sich die Regeln für dieses Kartenspiel durchgelesen hat und der die Regeln verstanden hat. Alle anderen haben Folgendes gemacht, wofür jetzt jeder Sammler vermutlich in sich zusammenkriecht und haben die geknickt und auf den Boden gelegt und daneben gehauen, damit sie sich umdrehen. Kompletter Bullshit, was sie gemacht haben. Jeder Sammler würde heute zusammenzucken. Das ist eigentlich jeder früher auch schon, den Pokémon irgendwie am Herz gelegen ist. Ich habe die Karten, habe ich gehabt damals. Ich habe die, ich habe sehr viele Karten gehabt. Ich habe mittlerweile meine kleine Schwester. Gruß an dieser Stelle. Du hast, glaube ich, einen Haufen, falls du das hörst, du hast einen Haufen Karten, die vermutlich einen Haufen Geld wert sind. Gib die nicht her. Oder wenn doch, 50-50. ja, es ist halt, die Karten waren schon cool, die Sammelkarten. Ich hab ziemlich viele gehabt. Ich habe viele Pikachus gehabt, weil ich liebe Pikachu, ich bin Pikachu großartig. Ich hatte sogar Fat Pikachu, das weiß ich auch noch. Alle Arten von Pikachus gesammelt. Das originale Fat Pikachu ist auch voll cool. Ich glaube, ich habe sogar noch ein originales Glurak. Bin mir nicht sicher. Aber das ist viel wert. keine Ahnung, ob ich noch ein Glurak habe. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, dieses Training Card Game ging es halt darum, dass du mit diesen Training Card Games hast du halt Kartenspiele gemacht gegen andere. Du musstest dann halt gegen die vier Großmeister hintereinander besiegen, um die vier legendären Pokémon-Karten zu erhalten. Nach jedem Sieg über den Großmeister erhält man nur eine der vier Karten. Es war sehr, sehr geil. Es war viel, viel besser als dieses Pokémon-Game. Und es war bockschwer. Weil du da wirklich strategisch rangehen musstest, falls du dich daran erinnerst. Also der erste war ja noch so ein bisschen geschenkt. Die ersten 4-5 Kämpfe, damit du reinkommst in die Regeln. Ja. Aber dann ist der Schwierigkeitsgrad auf einen Schlag exponentiell angestiegen. Da hat das Spiel gesagt, fuck you, jetzt spielen wir richtig. Hast du Regeln verstanden? Okay, gut. Gut, und jetzt stirbt ein paar tausend Mal. Das Spiel war klasse, das war echt geil, das hat mega Spaß gemacht. Finde ich heute noch als der besten Pokémon-Spieler. Kriegt man auch auf dem 3DS für relativ wenig Geld, kann man sich das auch mal angucken. Das ist echt geil, das ist echt richtig gut gemacht. Dann gab es Pokémon Puzzle Challenge, das ist vermutlich nur so ein Puzzle-Game, schätze ich mal. Ja, ist tatsächlich nur ein Pokémon-Puzzler, aber was vor Puzzles eigentlich kam, so mit den Trading Card Games, ist für jeden, der ein N64 hat. Pokémon Stadium. Ja, dazu kommen wir noch. Ja, wenn wir schon bei den Ablegern sind, dachte ich, ist auch zu erwähnen, weil es um Trading Card rauskam. Ja, stimmt. Und witzigerweise, es gibt ein zweites Trading Card Game, Pokémon Card GB2. Der Nachfolger des Pokémon Trading Card Games beinhaltet über 500 Karten und erschien nur in Japan. Ja, das Trading Card Game war zwar gut, aber leider nicht erfolgreich. Frage. Ja, im europäischen Raum gab es halt leider andere Trading Card Games wie Magic und Yu-Gi-Oh!, die den Markt echt im Griff hatten. Yu-Gi-Oh! Kam aber später. Magic gibt es schon seit Ewigkeiten. Aber Yu-Gi-Oh! Kam später als Pokémon, das weiß ich. Natürlich, es kam später, aber es war viel, erfolgreicher. Viel später, aber es war sehr erfolgreich, das stimmt, ja. Weil Pokémon auf den Magic-Markt mit aufgesprungen ist, mit denselben... damals hat man es Mana, bei Magic war es Mana und bei Pokémon waren es eben die Elemente. Richtig. Dann gab es für den Advance gab es Pinball, Rubin und Saphir. War halt wieder, ja, Pinball, fuck yeah. Und dann gab es die Mystery Dungeon Spiele, die haben mit dem Advance angefangen. Da gab es Team Rot und Mystery Dungeons Team Blau. Dort spielte man keinen Trainer, sondern übernahm die Rolle eines Pokémons. Und gemeinsam mit befreundeten Pokémon werden im Spiel Rettungsteams gebildet, um andere Pokémon im Not, welche sich in sogenannten Dungeons verirrt haben, zu helfen. Das ist ein Dungeon Crawler mit Pokémon. Ja, hat mir tatsächlich jedes Mal, wenn ich es gespielt habe, nur bedingt Spaß gemacht. Habe ich nie gespielt, die Spiele. Nie. Ich habe sie immer mal angespielt und festgestellt, nee, brauche ich nicht. Ja, es ist halt so Habe ich auch so gedacht. Pokémon und Dungeon Crawling hat für mich persönlich nie gepasst. Ja, für mich auch nicht. Die beiden Spiele beruhen auf der Mystery Dungeon Serie. Die Hersteller Chunsoft, in der bereits in anderen Serien vorkamen, so unter anderem Dragon Quest von Enix, Square Enix oder Final Fantasy. Die Spiele beziehen sich auf die Figur Chocobo. Da gab es auch dieses Chocobo Mystery Dungeon, falls du dich dran erinnerst. Ja. So basiert dasselbe. Dann kommen wir zu N64. Dort gab es das großartige Pokémon Stadium, wo man seine Pokémon reinladen konnte über sein Pokémon-Spiel und dann die Kämpfe in glorreichem 3D gesehen hat. Gab es extra einen Adapter für den Controller. Und wenn man sich das Spiel heute nochmal anschaut, mit den heutigen Augen, stellt man sich vor, was ein Schrott das eigentlich ist. Die 3D-Dinger waren furchtbar, die Kämpfe sahen scheiße aus. Man muss einfach das aus den Augen der Zeit sehen. Es war zu der Zeit, wo aus der regulären Reihe Pokémon Gelb rauskam. Da war das geil, in 3D zu spielen, statt so ein Schwarz-Grün-Pixel. Ich fand das immer komisch, weil man hat nur die Kämpfe gemacht, du bist nirgendwo rumgelaufen, du hattest nur so Minispiele. Und du hast halt nur diese Pokémon-Kämpfe gehabt und das war alles. Und das war halt so, das war der Shit damals. Wir haben damals bei dem ehemaligen Freund, waren wir damals, da haben wir Geburtstag gefeiert, der hat das zum Geburtstag gekriegt. Wir haben stundenlang dieses Spiel gespielt. Wir hatten alle unsere Pokémon dabei, wir haben stundenlang gegeneinander gefightet. Das war der Wahnsinn. Uns ging es tatsächlich genauso, aber wenn du es jetzt mal heutzutage denkst, du hast dir für 50 Euro ein Basisspiel gekauft, Pokémon Rot. Und dann musst du nochmal 50 Euro für ein Add-on ausgeben, Pokémon Stadium. Plus die 20 Euro, die dieser Adapter kostet. Ja. Mark war das noch damals. Ach, die. Ach, stimmt. Oh, das war. Also auch der furchtbare Ansager. Pikachu gegen Anton. Gegen. Das war doch Google übersetzt. Sie schenken sich wirklich nichts! Das wiederholt der gute Jürgen. Schönen Gruß an dieser Stelle. Er wiederholt das sehr gerne. Sie schenken sich wirklich nichts! Oh, Katastrophe. Furchtbar. Heutzutage kannst du es nicht mehr angucken. Das ist grauenhaft. Absolut. Dann gab es Pokémon Snap. Habe ich nie gespielt. Wenn du das Feeling vom alten Pokémon Snap haben willst, kauf dir das neue Pokémon Snap. Ja, ist dasselbe. Du fährst Pokémon in der Snap Lore durch eine Gegend und machst Fotos von Pokémon. Das ist ein Railgun-Shooter. Das war's. Es ist ein Raygun-Shooter. Du schmeißt Äpfel auf Pokémon und es ist ein Raygun-Shooter. Und dann machst du Fotos und die werden dann bewertet. Yay, das war's. Mehr macht man nicht. Und das war damals der Shit. Das war damals ein unglaublich, das hat sehr viel Aufregung hervorgebracht, wie geil das doch ist. Und ich hab's damals nie gespielt, nie gesehen und dachte mir nur so, ja, das muss bestimmt scheiße langweilig sein. keine Ahnung, ich kann es hat schon sagen, damals keinen Spaß gemacht. So viel kann ich dazu sagen. Es hat mich nie dazu bewegt, es damals haben zu wollen. Dann gab es Pokémon Puzzle League. Das ist ein Geschicklichkeitsspiel im Sinne von Tetris. Bunte Blöcke übereinander, bunte Blöcke verschwinden. Halt so typisches Puzzlespiel. Dann gab es Pikachu Genki Desu. Oder Genki Desu. Ah, das stimmt, das ist das Mikrofon. Aha, das kenne ich. Es hieß in Amerika, hieß es Hey You Pikachu. Spiel, in dem man per Mikrofon Befehle an das Pokémon Pikachu gibt. Und das nötige Mikrofon-Pack ist in der Packung enthalten. Nicht in Europa erschienen. Aber ich weiß, was es ist. Du sagst dem Pikachu irgendwas und es macht irgendwas. Komplett bescheuert. Komplettes nutzloses Mini-Kackspiel. Hauptsache Geld wird reingespielt. Hat kein Schwein gebraucht, ganz ehrlich. Braucht auch niemand. Dann gab es Stadium 2. Das war dann die erweiterte Version, wo man auch die... War auch nicht besser. Nee, wo man dann Gold und Silber konnte man dann verwenden. Soweit ich noch weiß. Und ja, es war halt auch nicht besser. Es war grafisch ein bisschen hübsch, aber ich glaube, das war genau dasselbe. Habe ich auch nie gespielt. Keine Ahnung. Dann gibt es noch einen Haufen Minigames, von denen ich noch nie gehört habe. Pokémon Mini, Pokémon Party Mini. Dieses Spiel wurde mit dem Pokémon der Pokémon Mini-Konsole mitgeliefert. Es gab eine Mini-Konsole von Pokémon, von der ich noch nie gehört habe. Ich muss ehrlich sagen, das habe ich auch noch nie. Und stellt eine Sammlung Minispiele dar. Da gibt es Pokémon Pinball Mini, Puzzle Collection, Zenicards, Tetris, Rays, Puzzle Collection 2, Pichu Brothers, was zum Geier. Sammlung von 6 Minispielen, die für eine oder mehrere Spiele, alles klar. Togepi Great Adventure, ein Geschicklichkeitsspiel, Pokémon Breeder, ein Tamagotchi-ähnliches Spiel. Und dann gab es für den DS gab es Pokémon Ranger. Davon habe ich nur gehört. Was ist das? Pokémon Ranger. Du bist ein Pokémon Ranger. Ja. Also kein Trainer. Und du beruhigst sozusagen und machst das nicht mit ich bekämpfe dich und schlag dich halb tot und dann fange ich dich. Sondern du zähmst die Pokémon. Musstest du nicht Kreise malen, um die einzufangen? Oh Gott, das weiß ich schon nicht mehr. Ich weiß nur, dass du halt sie nicht mit Pokébällen quasi bekämpfst, sondern du zähmst die wilden Pokémon und hilfst ihnen sozusagen dabei, sich vor den Fieslingen wie Team Rocket oder sowas zu schützen. Das ist so, ja, das Ziel des Spiels, der Pokémon Ranger-Reihe. Ich glaube, ich habe da was drüber gehört. Ich habe nur das erste gespielt und es hat mir echt nicht getaugt. Keine Ahnung, ich habe davon nie gehört. Da gibt es noch Pokémon Dash, das ist ein Rennspiel. Okay, warum nicht? Pokémon Link, das ist ein tätig-ähnliches Spiel. Mystery Dungeon, da gibt es wieder mehrere Mystery Dungeon-Teile. Pokémon Ranger, auch wieder einer der Ranger-Teile. Doch zwei Teile extra dazu. Und Pokémon Conquest, das ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, in dem man als junger Kriegsherr mit seinen Pokémon gegen andere Kriegsherren unter Nobunaga aufhalten muss, ganz Japan zu beherrschen. Das Spiel hört sich so gut an und es erschien nur in Japan, Großbritannien und Nordamerika und Italien. Und nicht bei uns. Yay! Ja, die Leute glauben halt nicht dran, dass wir Europäer was anderes mögen als Standard-Pokémon. Ja, ich glaube auch. Und dann gab es Spiele für den Gamecube. Ich habe nie einen Gamecube besessen, also kann ich dazu gar nichts sagen. Gab es Pokémon Colosseum, was vermutlich... Ist Pokémon Arena 3. Pokémon Stadium 3, so ähnlich. Kein wirklicher Nachfolger. Da die bekannten Stadium-Features fehlen. Es ist mit den Editions Rubin, Saphir, Feuerrot, Blattgrün und Smaragd kompatibel und verfügt über den klassischen Duellmodus auch über einen Rollenspielmodus im komplett neuen Abenteuer. Oh, okay, gut, wusste ich gar nicht. Indem man den mit einem bannbelegten Pokémon, Krypto-Pokémon, einfängt und heilt. Okay, gut, ja. Warum nicht? Ich habe nie gespielt. Pokémon Channel, daran erinnere ich mich. Ich habe davon gehört. Das ist ein Spiel, in dem man mit Pikachu eine Art des Fernsehens testet. Man trifft dabei auch auf andere Pokémon außerhalb des Hauses und kann Sammelkarten sammeln. Okay, ja gut, warum nicht? Dann habe ich Pokémon XD, der dunkle Sturm. Das ist, glaube ich, ein Rollenspiel. Kann das sein? Ich kenne es nicht, muss ich ehrlich sagen. Das ist eins der Titel, der mir gar nichts sagt. XD ist halt, ich dachte immer, das sei so ein Rollenspiel. Es ist, der Spieler hat wie in Pokémon Colosseum die Aufgabe, Krypto-Pokémon zu fangen und zu heilen. Man wird die Pokémon wieder von anderen Trainern stehlen müssen. Okay, gut. Okay, warum nicht? Yay. Da gab es auf der Wii gab's auch einen Haufen Spiele, von denen ich auch nie gehört habe. Ja. Wie Battle Revolution, kenne ich nicht. Ist der Nachfolger der erfolgreichen Pokémon-Spiele für das Nintendo Heimkonsole N64 Pokémon Stadium. Es ist möglich, 10 verschiedene Turniere in Colosseum zu machen, also wieder ein Stadium-Titel. My Pokémon Ranch. Das erschien auch bei uns. Es ist sozusagen ein interaktives und funktioniert als interaktives Lagersystem. Okay? Okay. Kannst halt so aus einer Ranch schicken. Ja, das ist dann sowas wie Pokémon Bank und diese ganzen Lagersysteme, die es für die unterschiedlichen Editionen gab wahrscheinlich. Kannst du bestimmt spielen mit den Viechern oder sowas, keine Ahnung. Da gab es noch Pokémon Rumble, ein Dungeon Crawler, ähnlich wie Mystery Dungeon. Da gab es Pokepark Wii, Pikachus großes Abenteuer. Es erschien in Japan am 5. Dezember, ist ein Action-Adventure in einer 3D-Grafik, die sich von WiiWare-Titeln stark unterscheidet, ist am 9. Juli auch in Europa erschienen. Okay. Und da gab es noch Pokepark Wii 2, Dimensionen der Wünsche, auch wieder so ein Abenteuer vermutlich, keine Ahnung, ich habe nie von den Dingen gehört. Und im 3DS gab es noch den Pokédex 3D, dass man sich die Pokémon noch anschauen konnte. Super Pokémon Rumble, also hat so eine andere Art von der Rumble-Funktion, von der Rumble-Version. Pokémon Traumradar. Im Spiel können neue Pokémon formen und seltene Items erhalten werden, die der Spieler dann auch Schwarz-Weiß 2 und Schwarz und Weiß 2 übertragen kann. Da gab es wieder Mystery Dungeons Teile. Ja, richtig. Mystery Dungeons Teile, Pokémon Link Battle. Pokémon Link Battle ist der Nachfolger von Pokémon Link. Und was auch immer das sein soll, keine Ahnung. Da gab es noch Pokémon World Rumble, auch wieder, es ist ein Free-to-Play-Titel. Der ist im eShop erschienen. Für die Wii U gab es auch einen Haufen Sachen. Pokémon Rumble U, Pokémon Tekken. Da gibt es auch eine Version für die Switch. Das ist im Prinzip Tekken mit Pokémon. Yay! Kampfspiel mit Pokémon, ja. Richtig, ja. Und dann gab es noch fürs Android und iOS natürlich Pokémon Go. Das ist das berühmteste von den ganzen Sachen. Und ansonsten gibt es noch Pokémon Shuffle Mobile Duell TV Jukebox Carpotor Jump. Das ist ein komplettes Bullshit-Spiel. Smile, Kaffee Mix, Unite. Und für die Switch gibt es dann Tekken DX. Das ist eine erweiterte Version für diese Tekken-Funktion. Und Pokémon Quest. Das ist so ein kostenloses Game. Das habe ich sogar ein bisschen gespielt. Ist ganz nett, aber auch nichts Besonderes. Das ist mehr so ein Free-to-Play-Game. Mit Pokémon, mit hässlich aussehenden 3D-eckigen Pokémon. Ist ganz nett, aber mehr ist es nicht. Pokémon Mystery Dungeons gibt es nochmal. Retterteam DX, das ist ein Spin-Off, der Ableger der Reihe, ist soll ganz nett sein. Und natürlich das neue Pokémon Snap. Und, ich habe es jetzt gerade gehört, Meister Detective Pikachu. Stimmt, ja, die gab es ja auch. Ist auch ein Pokémon-Spiel. Die gab es ja auch. Teile. Ja, da gibt es zwei Teile von mittlerweile. Also der zweite weiß ich nicht, ob es den schon gibt, aber es sollte für die Switch mal kommen. Ein Teil gibt es nicht, ob es ihn schon gibt. Nee, nicht. Ein Teil gibt es bis jetzt für den 3DS, das weiß ich. Habe ich nicht gespielt, aber es ist so eine Art Adventure-Game. Da gab es ja auch diesen Pokémon Detective Pikachu-Film, der komplette Scheiße war. Der Film war echt Müll, kann man sich sparen. Wow, ja, schlecht. Ja. Das war's an den ganzen Pokémon-Games tatsächlich. Es gibt echt schon viele. Es gibt sehr viel echt. Kram rund um Pokémon. Unglaublich viele. Wer das alles kennt, hat definitiv nie ein anderes Computerspiel gespielt. Ich glaube, es gibt bestimmt Menschen, die nur Pokémon spielen. Gibt's tatsächlich, ja. Ja. Ist ja auch gut so. Nur ich muss ehrlich sagen, jetzt wo wir bei den Titeln waren, da haben mir echt wenige was gesagt. Nur die, die ich bei Freunden immer mitgespielt habe. Ja, das ist halt komisch. Also. Und dann kam aber von dem Kartenspiel nichts mehr, das so gut war. Ja, es ist krass, wie lang, dass sich das immer noch hält, oder? Also Pokémon, wie alt ist Pokémon? Über 20 Jahre? Also ich weiß, dass ich irgendwann 99 rum das erste Mal mit Pokémon im Fernsehen in Berührung kam. Ja, genau, richtig, genau wie ich. So war das halt so, also, ja. Locker 20 Jahre. Locker 20 Jahre, alter Schwede. Das hält sich seit 20 Jahren, das Zeug. Das verkauft sich seit 20 Jahren. Gut, okay. Die Plüschfiguren sind großartig. Ich wünschte, ich hätte welche, aber die sind zu teuer. Dennoch, mega gut, finde ich. Also, ich hab immer mal meinen Spaß damit. Auch schön, wenn Partikel einfach enttäuschend sind, muss ich sagen. Ja. Dafür kommt auch immer wieder was Gutes danach. Ja, das stimmt. Man bekommt immer wieder was Gutes. Es ist schade, dass manche von den Dingern echt enttäuschend sind, aber sie machen dennoch irgendwie immer noch Spaß. Das ist zumindest die Hauptteil der Reihe. Und das auf eine gewisse Art und Weise. Dran. Es ist eigentlich jedes Spiel das gleiche, aber trotzdem kauft man sich's und hat wieder Spaß. Ja, das stimmt. Machen trotzdem noch irgendwie Fun, die Dinge. Komischerweise. Ganz nach dem Prinzip, never touch a running system. Never change a running system, ja. Wir werden sehen, wie das neu wird. Open World wird ein bisschen anders werden. Vielleicht, wir wissen es ja nicht. Wir werden sehen. Auf die zwei Remakes bin ich gespannt, ob sie jetzt noch was dran ändern. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, sind wir am Wochenende der E3 2021. Und es kann sein, dass sie vielleicht noch was dran ändern. Vielleicht, als wenn der Podcast hier erscheint, haben sie es schon geändert. Sie haben gesagt, sie machen vielleicht noch was. Mal gucken, wir werden sehen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Und dann kaufen wir es uns und entscheiden dann. Das wurde auch schon gesagt, als es präsentiert wurde in dem Discord-Ding, wo ich drin war. Die 90% haben gesagt, das Spiel sieht scheiße aus, und auch dieselben 90% haben gesagt, ich kauf's trotzdem. ja. It's gut. Just simply Pokémon. It's just Pokémon, richtig. Gut. Da würde ich sagen, das war unser kleiner, in Anführungsstrichen, Abstrich in die Pokémon-Spielereihe. Ich danke dir, Markus, wie immer, dass du dabei warst. Immer wieder gern. Und ich wünsche euch allen alles Gute und sage wie immer meinen Lieblingssatz. Macht, was immer ihr wollt, aber macht bloß nicht zu viel davon. Macht's gut!